Afrika, Afrika. Philharmonika, Philharmonika. Keine Spiel zu schön, keine Spiel zu schön. Wenn wir tanzen gehen, wenn wir tanzen gehen. Du hast den richtigen Takt, der alle Tanzenden packt. Einmal in Moll, einmal in Dur. Du hast den richtigen Griff und darin liegt ja der Kniff, denn alles singt begeistert nur. Ach, Veronika, ach, Veronika. Spielharmonika, Spielharmonika. Den richtigen Takt, der alle Tanzenden packt. Einmal in Moll, einmal in Dur. Du hast den richtigen Griff und darin liegt ja der Kniff, denn alles singt begeistert nur. Ach, Veronika, ach, Veronika. Spielharmonika, Spielharmonika.